Israfel von Edgar Allan Poe aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Israfel von Edgar Allan Poe. Und der Engel Israfel, dessen Herz eine Laute ist und der die süßeste Stimme von allen Kreaturen Gottes hat. Koran. Im Himmel wohnt ein Geist, sein Herz ist ein Saitenspiel. Keiner singt so wild und schön wie Israfel. Am fernsten Ziel bleiben die Sterne stehen, wie es heißt, gebannt vom Getön. Auf seinen Pfaden zur höchsten Mitternacht taumelt der Mond, Liebe entfacht. Ja, der Blitz und die raschen Plejaden halten inne im Lauf und horchen auf. Und die Engelschar, die ihn umringt, und das lauschende Sternengedränge, sie sagen, dass Israfels Glut allein in der Harfe ruht, deren zitternde lebende Stränge er berührt, wenn er singt. Doch tritt der Engelbahnen, wo tiefe Gedanken gebot, wo die Liebe ein starker Gott, wo die Huris immer da in Schönheit strahlen, so wunderbar, wie wir sie hienieden nicht ahnen. Wohl ist voll Glut sein Gesang, in der Laute wilden Klang, ihrem Hassen und Liebesrasen mischt sich der Überschwang der Himmelsekstasen. Der Himmel ist sein, doch dies ist eine Welt voll Mühe und Unvollkommenheit. Unsere Blumen welken früh, und unser Sonnenschein ist der Schatten seiner Seligkeit. Wohnt ich wie er in Himmelshöhen, und er wäre ich. Er sänge wohl nicht so wild und schön sterbliche Melodien, doch kühne Gesänge würden sich auch dann durch die Himmel ziehen. Ende von Israfel von Edgar Allan Poe.